Heute vor 50 Jahren marschierte Hitlers Armee in Österreich ein. Der Anschluss ans Reich wurde vollzogen. Österreich wurde in Ostmark umgetauft. Die überwiegende Zahl der Österreicher war zufrieden und freute sich. Mit dem Hörspiel des heutigen Abends erinnern wir an jene Zeit. Die Autoren Gerhard Fritsch und Franz Hiesel schrieben im Jahre 1960 für den NDR und den ORF eine fünfteilige Hörspielfolge mit dem Titel Reise nach Österreich. Die vierte Folge, die wir nun im Anschluss ausstrahlen wollen, mit dem Untertitel Lokaltermin, hat die Lebensgeschichte der Spielfigur Ferry zum Inhalt, eines unfreiwilligen Hochstaplers. Mithilfe dieser Figur demonstrieren die Autoren aus der Perspektive des kleinen Mannes die historischen Geschehnisse in der Zeit nach dem Ersten bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Obschon bei der Typisierung der Rolle der Name Waldheim noch keinerlei Einfluss ausübte, war es für die innerösterreichischen Verhältnisse um 1960 doch wieder sehr bezeichnend, dass der vierte Teil des Hörspiels vom österreichischen Rundfunk nicht ausgestrahlt wurde. Hören Sie jetzt das Stück. Ferry. Willst du mir nicht endlich sagen, wo wir hinfahren? Ferry, bitte rede doch. Es wird mir immer unheimlicher, wenn du nach all dem schweigst. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich weiß nicht, wohin wir fahren. Nur mich in diese Taxe gesetzt und losgefahren. Wohin? Kein Wort hast du gesagt, als der Bote vom Dozentenkern die Beweise gebracht hat. Was bedeutet das? Das kann doch nicht die Antwort auf so eine Beschuldigung sein. Auf den Nachweis, dass du gar nicht derjenige bist, für den du dich ausgegeben hast, den ich geheiratet habe. Du bist kein Graf Hagenbach. Wer bist du denn? Unsere Reputation in Stockington, wenn die Sache aufkommt, alles ist hin. Ich weiß ja nicht einmal, welchen Namen unser Sohn tragen wird. Warst du wirklich so leichtfertig zu glauben, es käme in Österreich nicht heraus, dass die Geschichte der Hagenbachs nicht deine Geschichte ist? Bist du wirklich ein Hasardeur, der durch die halbe Welt fährt und die Enthüllung dem Zufall anvertraut, anstatt alles einzugestehen? Vivian, bitte. Hab noch einen Augenblick Geduld. Wir sind gleich da. Nur noch die schmale Gasse hinauf, dann wirst du alles erfahren. Ist es etwa nicht erwiesen, dass du kein Graf bist, dass du ein Hochstapler bist, dass ich einen Hochstapler geheiratet habe? Ja, ich bin ein Hochstapler. Aber Himmelkruzitürken, der Hochstapler bittet dich, deine vollkommen berechtigten Anschuldigungen erst dann wieder aufs Tapet zu bringen, bis er sein Geständnis abgelegt hat. Kannst du mir nicht diesen allerletzten Gefallen tun? Sogar wenn einer hingerichtet wird, erfüllt man meinen letzten Wunsch. Was hast du vor? Ferry. Was macht's? 24,60 daher. Den Rest behalten Sie. Oh, danke schön. Danke vielmals. Verehrung, habe ich die Ehre, Herr Doktor. Grüß Sie, danke, Frau. Grüß Gott. Dankeschön, fühle mich bestens. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke vielmals. So. Das hätten wir, Vivian. Wir sind da. Wo? Dort, wohin ich mit dir fahren wollte. Sei bitte so gut und lies, was da an dem Haus steht. An dem Haus? Da. Über der Gastwirtschaft. Das Schild, die Aufschrift. Gastwirtschaft zur grünen Linde. Wiener Küche, gepflegte Weine. Nein, nein, nein. Das nicht. Unter dem Namen, die kleinen Buchstaben. Inhaber vormals Leopold Mikulait. Komm, geh mal hinein. Otterkring, Frau Gräfin. Das ist ein Bezirk, wo vor 80, 90 Jahren die kleinen Weinbauernkeischen von der Industrie verdrängt worden sind. Dort die Gassen hinunter bin ich in die Schule gegangen. Meine Mutter hat mich in die Tafelklasse hinführen müssen, sonst hätte ich mich verrennt. Nur dort am Eck, wo das Kaufhaus mit den Modepuppen ist. Da war früher ein Stadl. Aber sonst kenne ich mich noch gut aus. Der Platz hat sich nicht viel verändert. Gehen wir halt hinein in die grüne Linde. Setz dich bitte, Vivian. Wenn du meinst. Warum sagst du nichts? Was soll ich sagen? Ich warte auf das, was du zu sagen hast. Ich habe geglaubt, hier würde es mir leichter fallen. Lokaltermin, sozusagen. Wahrhaftig, hier hat sich wenig verändert. Die Tapeten sind neu. Auch die Vorhänge natürlich. Aber der neue Kachelofen, der ärgert mich. Wir haben da so einen schönen, dicken gusseisernen Ofen gehabt. Und die Fußböden, die schauen aus. Bei meiner Mutter ist da viel mehr Stauböl draufgekommen. Schau mal, Vivian, die ausgetretene Bahn im Fußboden. Vom Eingang zur Schank, von dort zur Wohnzimmertür. Siehst du das? Da waren meine Füße auch dabei. Die habe ich mit ausgetreten. Hin und her und her und hin, einmal lustig, einmal betruppetzt. Ich muss die paar Schritte noch einmal gehen. Das ist das Stammschloss der Mikulaits. Und am Fenster hängt noch das Barometer, das der Onkel Franz seinerzeit aus Brünn mitgebracht hat. Nie hat's richtig gestimmt. Es war halt auf Brünn eingestellt. Was zeigt's denn heute? Sturm und Regen. Jetzt stimmt die Prognose. Bitte, was wünschen die Herrschaften? Wie bitte? Was wollen Sie denn? Ich möchte gern wissen, was Sie wollen. Ach so. Ja, Vivian, was wünschen wir denn? Ich weiß nicht recht. Ich weiß auch nicht. Nichts. Ich möchte gar nichts. Vielleicht eine Suppe? Oder ein Viertel Wein? Wir haben einen exquisiten Spezi zu 5,50. Oder ein paar Frankfurter, wenn Sie einen Hunger haben. Ich möchte... Ach, wissen Sie was, bringen Sie der Dame ein Kracherl und mir Flaschen Bier, ist ja alles egal. Ja. Sagen Sie, wem gehört denn das Gasthaus jetzt? Meinem Vater. Gopre war Friedrich. Mhm. Warum? Nein, nix. Nix weiter. Die Herrschaften wünschen also ein Kracherl und eine Flaschen Bier. Mein Gott, Vivian, hast du es gesehen? Da drin im Wohnzimmer hängt noch der alte Kaiser, unser altes Kaiserbild. Ich hab's gesehen, bevor die Tür hinter der Kellnerin zugefallen ist. Hängt noch genau an derselben Wand wie damals. Das ist meine erste Erinnerung, oder eine meiner ersten Erinnerungen. Und ich glaube beinahe, dass dieses Bild von Franz Josef mitschuldig ist an mein Schicksal. An allen. Mitschuldig. Mit dem Franz Josef hat's angefangen. Wie ich noch ein kleiner Bub war, hat mein Vater zur Mutter gesagt, ich kann mich ganz genau erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Und ich sag dir, Lintschi, das Bild von deinem Kaiser muss weg. Der Prohaska muss aus meiner Wohnung asse. Der ist nämlich ganz allein schuld daran, dass immer noch Krieg ist. Der und die anderen sauberen Herren, die bald abserviert werden. Das Volk wird sich erheben, sag ich dir. Und dann, Lintschi, Gottes dann wirst du sehen. Gottes Staat, Buldi. Ich bitte dich, wenn dich wer hört. Aber... Wie stellst du dir denn Österreich ohne Kaiser vor? So was. Einsperren werden sie dich als Revoluzzer. Und überhaupt der Kaiser bleibt. Willst vielleicht deinen gottlosen Propheten an die Wand nageln, den mit dem Seeräuberbord, damit der Pferde die Freisen kriegt? Also, nix da, Beudi. Den Franz Josef habe ich mit in die Ehe gebracht und der bleibt. Überhaupt jetzt, wo er gestorben ist. Der wird sich aber in seiner Kapuzinergruft gefreien über solche Weiber wie die. Kaiser treu bis in den Tod. Der Tod und der Kaiser, die sind auch noch dasselbe. Du siehst das doch an mich sonst so. Aber du hältst dir ja die Ohren zu und machst weiter buckeln vor die hohen Herren. Nur nichts ändern und dem Herrgott die Zegen abschlecken. Der wird uns schon helfen, ja. Merkst du was davon? Ich nicht. Der Alte muss weg, der Prohaska, sonst gibt's einen ausgewachsenen Wirbel. Beruhig dich, Beudi. Schau, lass mir das Bild. Ich brauch halt was, zu dem ich aufblicken kann in der schweren Zeit. Ja, Himmel, Herrgott, wer hat denn die schweren Zeiten gemacht? Einmal muss es doch einen Fortschritt geben, auch in Österreich. Lintschi, ich bitte, ich kapier's denn noch nicht, dass das Volk im Namen des Kaisers ausgebeutet wird und dass der liebe Gott zuerst und vor allem denen die Waffen segnet, die daran verdienen. Beudi, versündig dich nicht. Du darfst nicht solche Reden führen, der Himmel wird uns straffen. Aber der strafft nicht, aus dem regnet's oder scheint die Sonne, wie es ihm einfällt. Und oben drüber ist nur das Universum und die Milchstraße, das ist wissenschaftlich erwiesen, da ist nirgends Platz für den lieben Gott. Jawohl, meine Liebe, Wissen macht frei. Papa, hör sofort auf. Hier ist der Ferdi. Der hat alles gehört. Ich lass den Ferdi nicht verderben mit deinem gottlosen Gerede. Ferdi, der muss sich aber auch überall herumtreiben. Also komm schön her, Ferdi. Wo warst denn? Unter der Schank, Papa. Ferdi, ich hab dir doch gesagt, dass du die blöde Mütze nicht aufsetzen sollst. Die will ich nicht mehr sehen, hast du gehört? Bitte, Papa, die gehört dazu, mein Matrosengewandel dazu. Und die Mami hat gesagt, ich muss stolz drauf sein, was da draufsteht auf der Mütze. Aber ich werde die Mützen in den Ofen stecken und den Prohaska dazu, Lintschi. Den Burm so zu verdummen, als wäre das Kind von einem degenerierten Baron von seinem Kerzenschlicker, statt der Sohn von einem klassenbewussten, aufgeklärten Mann. Nein, du darfst von dem Buben nicht so reden. Ich verbiete dir das. Ja, red's nur, halt's nur alle zwei. Du hast mir gar nichts zu verbieten, du Erzreaktionärin, du Betschwester, du Kaisersemmel. Mami. Ja, mein armer Ferdi. Warum ist denn der Papa so böse auf den Kaiser und auf mein Kappel? Warum mag der Papa nicht, dass auf meiner Mütze Firibus Unitis draufsteht? Was heißt denn das überhaupt? Mein Gott, Kind, das ist ja nicht schwer. Firibus Unitis heißt das größte Schlachtschiff von unserer K&K-Kriegsmarine, auf das wir alle mit Stolz schauen. Der Papa auch? Ja. Vor 3 Jahren ist der Papa und seine Freunde noch sehr stolz drauf gewesen. Vielleicht gift sich der Papa, weil er auch nicht weiß, was Firibus Unitis heißt. Schau, Ferdi, ist ja ganz einfach. Der Wahlspruch von unserem seligen Kaiser. Da schau her. Und am Bild steht's auch. Ja, Mami, aber es steht nicht dabei, was es heißt. Es heißt was sehr Gescheites. Ja, das kannst du mir glauben. Der Papa hat aber gesagt, das heißt ein Schmarrn, ein Blödsinn. Also los, den Papa, er versteht's nicht anders. Na, aber du verstehst ja. Bitte, Mami, sagen wir's. Naja, also mein Gott, Kind, frag nicht so viel. Mit Gott zum Sieg heißt's oder so ähnlich. Und ich werd Admiral, Mami. Da wird der Papi nicht mehr über meine Mützen lachen. Mit dem Sieg war's nix. Und ich bin nicht Admiral geworden. Nicht nur, weil die K&K-Kriegsmarine 1918 weg gewesen ist. Ganz Österreich-Ungarn ist ja 1918 weg gewesen. Aus einem Restler hat man die Republik Österreich gemacht. Eine Hausmeisterwohnung ist übrig geblieben von einem schönen Palais. So, ein Grasel und eine Flasche Bier. Ja, danke, danke, ist schon gut. Wenn Sie noch was wollen, rufen Sie mich bitte. Ich bin in der Kuchel. Hast du jetzt das Bild durch den Türspalt gesehen, Vivian? Hast du das gesehen? Ich weiß schon, du glaubst mir nicht, dass es damit angefangen hat. Du denkst, ich will mich rausreden. Aber ich habe nun einmal zwei Charakter. Nicht neune, wie der Musil sagt. Ich habe schon mit meinen zwei immer genug zu raufen gehabt. Die haben mich hinzogen und herzogen und so oft ins Unglück gestürzt, bis mir am Ende gar nichts anderes übrig geblieben ist, als der Graf Hagenbach zu werden. Ich habe einen Barrikadencharakter, zugeschnitten für einen fortschrittlichen Menschen, der gern die Fackel der Freiheit tragt und mit der Faust unterm Kopfpolster schlaft, so wie mein Vater. Himmelgrutzi Dirken, es muss doch einen Fortschritt geben, auch in Österreich. Und ich habe einen Filzbautschen-Charakter. Für Leute, die gern warme Füße haben und mit allem zufrieden sind, so wie sie es. Die lieber 5 Grad sein lassen, bevor sie die bestehenden Zustände ändern. So wie meine Mutter. Der Mensch braucht was, zu dem er aufblicken kann. Mein Pech war, dass bei mir immer gerade zur unrichtigen Zeit der falsche Charakter den Ton angegeben hat. Und wundert's dich? Dann war alles verkehrt. Ein Schlamassel nach dem anderen. Aufgefädelt am rot-weiß-roten Schicksalszwirn. Da seid's doch vernünftig, Genossen! Genossen! Disziplin, Genossen! Wieder mit den Kapitularen! Hört's auf den Genossen, seid's! Aber seid's doch gescheit, Genossen! Lasst doch die Feuerwehr durch! Lasst die Feuerwehr! Aber Genossen! Auch die Feuerwehr sind Genossen! Rechte Schlecht durch! Das war ein paar Jahre später, im Juli 27. Da hat der Justizpalast brennt. Von Demonstranten angezündet. Weil zwei Heimwähler freigesprochen worden sind, die in einem burgenländischen Dorf bei einem Aufmarsch zwei Arbeiter niedergeschossen haben. Auch damals habe ich zwei Charakter gehabt. Ich habe demonstriert und ich habe brüllt. Los! Nieder mit den Kapitulanten! Schlecht, schlecht! Rache für die Toten von Schattendorf! Nieder mit der Klassenjustiz! Dann aber hat einer neben mir ein Messer gezogen und ist auf die Schleich losgegangen, hat sie aufschneiden wollen. Und ob du mir glaubst oder nicht, Vivian, in dem Moment hat mich mein konträrer Charakter überwältigt. War nicht schade um die Schleich, schade um den Justizpalast. Ich? Ich hab den Kerl mit dem Messer beim Krawattel packt. Gib das Messer weg, den Hosse. Überleg doch. Was willst? Was willst? Das Haus brennt nieder, wenn die Feuerwehr nicht löscht. Deswegen schneide ich ja, du blöder Kerl. Sei doch vernünftig, komm. Was willst? Mir das Messer wegnehmen? Gib das Messer her. Dann in die Goschen, du was? Hund, du Reaktionär. Du, ist du, das Messer gibt dir. Die Hände weg, du Arbeitermörder, du Verräter, du. So. Jetzt hab ich's Messer, du Hirnedel. Jetzt zerschneid die Schleich mit was du willst. Du Spießler. Pfui! Pfui! Zwei blaue Augen habe ich gekriegt von den Genossen. Aber das Messer habe ich nicht hergeben. Deswegen bin ich auch nicht davongerannt, wie sie geschossen haben und wie die berittene Polizei gekommen ist. Ich habe ja für das Traditionelle in mir ein Messer erobert. Leider aber hat es den Polizisten gar nicht imponiert. Jetzt haben wir endlich einen mit dem Messer erwischt. Aber Herr Inspektor, das ist ja nicht mein Messer. Das habe ich einen weggenommen, der die Schleich zerschneiden hat wollen. Was sagst du, du Adelum? Corona stritt sie nicht, dein Messer? Nein. Na, okay, komm nur, komm. Kriegst einen Ort, komm. Dagegen wieder hat sich mein harter Charakter gesträubt. Aber genutzt hat's nix. Die Polizei hat mich in Flagrante bei was ertappt, was ich hab verhindern wollen, und daher bin ich am nächsten Morgen ziemlich lediert auf einer Pritschen munter worden. Zwei blaue Augen von den Genossen, ein Tippel wie ein Eckhaus als Andenken an die Gummiwürste der hiesigen Polizei. Aber wie tief ich mit meinen zwei Charakter reingefallen bin, darüber hat mich erst der Untersuchungsrichter aufgeklärt. Also, Sie sind der Mikolaj Ferdinand, geboren 20.03.1910 in Wien, Sohn des Mikolaj Leopold, Gastwirt und der Caroline, geborene Hintersberger, römisch-katholisch, Schüler der 7. Klasse des Gymnasiums. Ah, der Herr Revolutionär geht also ins Gymnasium. Ist ja sehr interessant. Warum? Wenn hier wer fragt, Mikolaj Ferdinand, dann frag ich. Darüber müssten wir uns unschwer einigen. Herr Rat, ich wollte ja nur sagen... Also schweigen Sie, seien Sie nicht frech, Sie Gymnasiast, Sie. So weit ist also die Verführung unseres Volkes schon gediehen, dass ein Gymnasiast beim Justizpalast, das ist ja unerhört. Sie bleiben also dabei, dass Sie am 27. Juli dieses Jahres an der Rampe des Justizpalastes das Messer nur zufällig... Nicht zufällig, Herr Rat. Ich verwarne Sie zum zweiten Mal, Mikolaj Ferdinand. Oder wollen Sie zufällig gestehen, dass Sie die Absicht hatten, aufgrund Ihrer anarchisch-umstürzlerischen Gesinnung die Feuerwehrschläuche zu beschädigen, respektive zu zerstören? Herr Rat, wirklich nicht. Der Zufall liegt ja gerade darin, Herr Rat, dass ich im Gegenteil versucht habe. Ich habe das Messer, das ich in der Hand gehabt habe, einen Mann weggenommen, der gerade dabei war. Aha, ja, natürlich. Der große Unbekannte, das Übliche. Wie heißt denn der Mann mit dem Messer? Wie sah er denn aus? Können Sie es beschreiben? Na also. Hören Sie, Mikolaj Ferdinand, mit solchen Ausreden machen Sie sich bei mir nur lächerlich. Es liegen nämlich die Vernehmungsprotokolle der mit Ihnen inhaftierten und inzwischen wieder in Freiheit gesetzten Jugendlichen Smistig Josef, Navratil Eduard und Leitner Alois vor, denen zufolge Sie nicht nur höchst aktiv am Zerschneiden der Schläuche beteiligt waren, sondern diesen strafbaren Tatbestand auch mit Hetzreden, eindeutig bolschewistischer Natur. Das ist nicht wahr, Herr Rat. Ich bin wirklich... Mikolaj, unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Schauen Sie, Sie machen die Sache dadurch nur noch schlimmer. Sie sind doch bei den Roten Falken. Ja, Herr Rat. Aber die sind doch erlaubt. Sieh ja ein. Sie waren verhetzt und so weiter. Denken Sie doch eine Minute nach. Sie, ein Gymnasiast, zu höherem geboren. Was wollen denn Sie unter dem ungebildeten Gesindel? Mit dem Messer in der Hand. Schämen Sie sich, Mikolaj, und gestehen Sie doch. Nach der Sühne können Sie doch immer noch umkehren. Ist doch viel besser als taub und verstockt. Aber es hat alles nichts genutzt, Vivian. Ihm nicht und mir nicht. Er hat mich nicht dazu gebracht zu gestehen und ich ihn nicht dazu, mich freizulassen. 4 Wochen Arrest. Das war das Ergebnis. Am Ende habe ich mich nur gewundert, wie meine zwei Charakter nach der Entlassung aus dem Gefängnis wieder auf mich eingeritten haben. Dass du nur gesund wieder da bist, Ferdi. Ich hab viel geweint um dich. Nicht einmal die Geschirrtücher fürs Geschäft habe ich waschen können, vor lauter Kummer. Aber jetzt versprichst du mir... Nichts versprichst dir, Ferl, hörst? Du bist ein Held der Arbeiterklasse. Du hast ihn auf dem Gewissen. Du ganz allein. Was soll jetzt aus ihm werden? Aus alle Mittelschuhe in Österreich rausgeschmissen. Kein Studierter mehr. Und er ist so begabt. So begabt. Diese Hunde. Nur das Bildungsprivileg wollen sie aufrechterhalten. Vergiss das nicht, Bub. Vergiss es ihnen niemals. Hörst? Himmel, Herrgott, ich wollte alles vergessen. Ich wollte eigentlich von allen zwei nichts mehr wissen. Weder vom Studieren noch von den Barrikaden. Ich hab genug gehabt. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Ja, was ist denn? Bei Ferry. Entschuldigen schon. Ich wollte bloß nachschauen, ob es vielleicht was brauchen, Sie und die Dame. Also bringen Sie mir ins Liowitz. Aber dann einen Doppelten. Und der Dame auch. Ja, aber das Bier und das Gacherl stehen ja noch da, wie ich es gebracht habe. Schmeckt's nicht? Ja, lassen Sie es stehen oder tragen Sie es weg, wie Sie wollen. Bitte. Hör, Vivian. In die Politik kommt man leicht rein, aber schwer wieder raus. Aber ich wollte wirklich, wirklich nichts mehr damit zu tun haben. Weil ich später das Gasthaus von meinem Vater übernehmen sollte, wurde ich mit 17 in eins der kleineren Hotels in der inneren Stadt in die Lehre gegeben. Ein paar Jahre später, ich war dann schon Ober, kam ich in ein fast nobles Café, wo am Abend diskrete Musik gespielt hat, Klavier und Geige. Und dort habe ich die Wulli kennengelernt. Die Wulli Wurmpheim. Sie war die Tochter von einem bekannten Internisten. Und es war ein tief inneres Unglück für mich. Hast du die Nerven, dass ich dir von ihr erzähle, Vivian? Nein, halt. Lass mich's kurz machen und gleich mit dem Schluss von der Geschichte anfangen. Der peinlicher für mich war als alles, was ich bisher erlebt hatte. An einem frühen Abend stolziere ich im Frack in meinem Kaffeehaus herum. Da kommt die Wulli herein und setzt sich an ihren Stammtisch. Christian, mein Freund, guten Abend. Was darf sein? Dass ich nicht lache. Geh, Fernandel, tu doch nicht so förmlich, wenn du im Dienst bist. Gestern Nacht warst du ja auch nicht so gespreizt. Sei mal nicht böse, Uli. Ich bitte, der Herr da drüben am Nebentisch schaut herüber. Ich muss ein dienstliches Gesicht machen. Ah, das ist. Na, bring jetzt mal halt eine Melange her, Ober. Aber bleib da, Ferri, ich muss dir noch was sagen, leider was Ernstes. Deshalb bin ich ja so früh gekommen. Ja, wo bleibst denn, Herr Ober? Ich hab schon vor einer Viertelstunde die Tötz und die Wiener Neuesten Nachrichten. Bitte sehr, bitte gleich, Herr Ingenieur, die Tötz. Wiener Neuesten Nachrichten, bitte. Na, endlich. So, meine Freundin, die Melange. Danke. Was ist denn geschehen, Wulli? Für einen anderen erschrick nicht. Mein alter Herr ist hinter dir her. Er muss uns irgendwann gesehen haben, wie wir aus dem Hotel gekommen sind. Und dann hat er dir nachgeforscht. Du musst alles abstreiten. Ich habe auch nichts zugeben. Wir kennen uns nicht, wir haben uns nicht... Oh! Du lieber Himmel, jetzt kommt er selber daher. Na, Mahlzeit. Das ist eine schöne Bescherung. Herr Ober! Ach schon. Treffe ich dich auch hier? Oh je. Da erwische ich euch ja in Flagranti. Aber Papa, ich weiß gar nicht, ich freue mich, dass du so zufällig... Zufällig? Herr Ober! Bitte, bitte gleich, der Herr. Der Herr Wünschen. Genau so habe ich mir sie vorgestellt. Ein Gigolo aus der Vorstadt. Verzeihung. Ich kenne sie, mein Lieber, ich weiß Bescheid. Was fällt Ihnen eigentlich ein, sich an meine Tochter heranzumachen? Sie dahergelaufen. Aber Papa! Du bist sofort still. Von dir ist nicht die Rede. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sie haben einen Schmarrn zu bemerken. Sie sind vorbestraft. Und noch dazu wegen politischer Delikte. Aber ich weiß alles. Sie sind ein gottverdammter Roter. Aber ich werde es Ihnen zeigen. Herr, zieh mir da einen Kaffee aus oder auf dem Tandelmarkt? Ober! Herr Doktor. Zahlen bitte. Herr Rittmeister, bitte glauben Sie mir. Ich meine es ernst. Wirklich. Ich liebe Wulli. Ich ziehe alle Konsequenzen. Herr Rittmeister, ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Wulli, na bitte sag doch du auch ein Wort. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, Herr Rittmeister. Ja, was gibt's denn? Ich hoffe doch nichts Ärgerliches. Mir genügt, Herr Geschäftsführer, dass man in Ihrem Lokal von politisch vorbestraften Leuten dieser Sorte bedient wird. Na, ich danke. Das ist eine Herausforderung für den Heimwehroffizier. Ich bin das letzte Mal hier gewesen. Komm, Wulli. Ja. Aber Herr Rittmeister, das ist doch kein Grund. Davon habe ich ja gar nichts gewusst. Sie sind ab sofort entlassen, Mikolajt. Packen Sie Ihre 7 Zwetschgen. Herr Rittmeister, Sie beehren uns so bald wieder, Herr Rittmeister. Ihr wisst nicht, Vivian, was damals in Europa los war. Streik, totale Arbeitslosigkeit, politische Ratlosigkeit. Heute so, morgen anders. Ihr habt über den Ozean zugeschaut und euch viel zu wenig dabei gedacht. In Deutschland ist der Hitler gekommen und in Österreich der Krampf, an dem der Hitler schuld war. Prost, Vivian, komm, trink auch ein bisschen, jetzt brauch ich's. abgeräumt. Verzeih, ich habe nicht politisch werden wollen. Aber wie soll sich ein Mann mit zwei Charakter heraushalten? Ich war schön bedient. Mit den Feuerwehrschleichen vom Justizpalast und mit der Wulli. Danach kam 1933 und hier in Österreich der Februar 1934. Damals entschlossen sich bei uns die Sozialdemokraten, reichlich spät, aber dafür vergeblich, zum Widerstand gegen die Diktatur im österreichischen Kleinformat. Es ging los, auch in Ottakring. Zwei Gassen von der grünen Linde hier entfernt, wurde ein Gemeindebau vom Militär gestürmt. Mein Vater hat sich aus Sympathie dem Generalstreik angeschlossen und hat die Rollläden heruntergezogen. Meine Mutter war gegen diesen Unfug und hat den ganzen Tag gejammert. Lieber barmherziger Heiland, ist das ein Elend? Hast was versteckt, Papa? Sag mir's oder schwör bei meinem Leben, dass nirgendwo was liegt. Die Ungewissheit bringt mich ins Grab, du Sorgnagel. Ferdi, sei wenigstens du vernünftig, hör auf mich, sperr das Geschäft auf. Streik nimmer, Papa. Der geschlossene Rollbalken zieht die Heimwehr an, wie's Wasser dem... Streik nimmer, Papa. Der geschlossene Rollbalken zieht die Heimwehr an, wie's Wasser dem Blitz. Sie sind schon im Gemeindebau. Sie sollen dort die Wohnungen durchsuchen. Die kommen sicher auch zu uns. Ihr werdet sehen. Gütiger Heiland. Aber lamentier nicht. Niemals, hörst? Niemals kommen mir Hahnenschwänzler ins Haus. Außerdem habe ich alles gut versteckt. Die 10 Exemplare vom kommunistischen Manifest, die sind hinterm Franz Josef. Da wird sich der alte Herr aber freuen. Ja, und das Kapital, alle drei Bind, die liegen unter der Matratzen von der Mutter ihrem Bett. Wir halten nur die Nerven, wann's kommen. Aber ich spür, das gibt ein Unglück. Sie kommen schon. Also geh in die Kugelmutter, hier hast du jetzt nichts zu suchen. Ja, ich gehe ja schon. Glaubst du, dass ich in der Kugel keine Angst habe? Geh, Ferl, geh zur Mutter und beruhig sie. Aufmachen! Sei gescheit, Vater, mach keinen Blödsinn. Ich spuck ihn ins Gesicht. Aufmachen! Aufstehen! Jo, jo, meine Herren, ich komm ja schon. Ich bin schon da. Drei Mann in die Wohnung. Ihr bleibt bei mir. Hier schaue ich selber noch. Zu Befehl, Herr Reporter. Sie sind identisch mit dem Nikolaus Leopold. Jawohl. Die grüne Linde ist also ein marxistisches Lokal. Ein Verschwörernest sozusagen. Aber, Herr Rittmeister, ich kann da bei meinen Gästen nicht die Gesinnung prüfen. Das können Sie nicht. Tun Sie nicht so. Sie müssen doch Ihre Pappenheimer kennen. Pappenheimer? Also, ich erlaube mir zu protestieren, Herr Rittmeister. Ich war 4 Jahre an der Front, bin 2-mal verwundet. Und ob die Sübene Topfer, gehört's mir dann. Die Sübene? Jawohl. Klingt erheblich besser, als ich erwartet habe. Schasch? Zugsführer, Herr Rittmeister. Brav. Zugsführer? Sehr brav. Na, ist schon stehen's kommod. Ja. Lasst euch nur nicht stören, Leute. Tut's die Schank weiter sezieren. Auf alle Fälle, Zugsführer. Meldige was amst, Herr Rittmeister. In der Wohnung nichts Auffälliges. Gut bürgerlicher Eindruck. Großes Franz-Josef-Bild. Danke. Freut mich, Zugsführer. Hab mir ja gedacht, dass Sie loyal sind. Haben nicht umsonst für Österreich geblutet. Schluss machen, Leute. Hausdurchsuchung einstellen. Na, was ist denn dort bloß? Zunächst ihm doch nicht die Schank. Herr Rittmeister, für die Gehorsams 2 Karabiner und 1 Trommelrevolver sichergestellt. Was? Ah, da schau her. Hände hoch, ihr kommunistisches Gesindel. Aber Herr Rittmeister, jetzt habe ich euch erwischt. Das geht ins Auge. Der Vater weiß nichts davon, Herr Doktor. Ich habe die Waffen versteckt. Ich habe sie gefunden und sichergestellt. Sichergestellt? Sagen Sie, kennen wir uns nicht? Ein bisschen, Herr Dr. Wurmpheim. Sie sind doch der Kellner, der mit der Wulli, der mit der politischen Vorstrafe, wollte ich sagen. Also, mein Sohn hat nichts damit zu tun, er weiß nichts, er war Herr wirklich Doktor, von nichts. Herr Doktor, mein Vater hat nichts davon gewusst. Wieso soll er denn davon wissen? Ich könnte es beeiden, es wird Ihnen doch nicht schwerfallen, mir zu glauben. Lassen Sie die Hand in der Höhe, Sie. Ferdi, mein Bub, na, tun Sie ihm nichts, bitte, Herr Offizier, bitte. Mein Gott, ich hab ja gewusst, dass der uns alle zugrund richt. Barmherziger Heiland, steh uns Herr bei. Herr Rittmeister, mein Sohn hat wirklich damit gar nichts zu tun. Das war ich ganz allein. Ich, da, jawohl, und ich bin stolz auf meine Gesinnung. Jawohl, Sie, Sie Hahnenschwanzler, Sie Fünf-Schilling-Mandel. Schweinszugführer, spiel uns keine Komödie. Schämen Sie sich lieber für diesen Sohn. Ich habe mir von Anfang an gedacht, dass Sie loyal sind. Aber den sauberen Herrn Sohn dürfen Sie mir nicht mehr decken. Der junge Herr geht mit uns, aber sehr schnell und gründlich. Geh mal. Nein, mein Bub, Ferdi. Vivian, hörst noch zu? Sag's, wenn ich abkürzen soll. Ich kann jetzt abkürzen. Unsere österreichische Geschichte wurde damals ohnehin immer kurzatmiger und gehetzter. Wie sie mich eingeliefert haben ins Anhaltelager Wöllersdorf, war draußen ein christlicher Ständestaat. Und wie ich 4 Jahre später wieder rausgekommen bin, da waren wir gerade dabei, das Großdeutsche Reich zu installieren. Der Hitler wollte uns anschließen. Wir sollten heimkehren, wie es offiziell geheißen hat. Aber denk ja nicht, dass man hinter so einem Drahtzaun von der Welt abgeschlossen ist. Ich habe sogar bald einen Tag Urlaub gekriegt. Für Pietät hat man bei uns immer viel übrig gehabt. Mein Vater war nämlich gestorben. Schlaganfall. Es hat ihn gewurmt, dass ich unschuldig in Wöllersdorf sitze. Aber man hat seine Selbstanzeigen beharrlich ignoriert. An einer schönen Leiche hat sich bei uns schon mancher zugrund gerichtet. Die letzte Ehre für den Vater war über unsere Verhältnisse. Und so ist das hier, die grüne Linde. Unterm Hammer und meine Mutter bald unter den grünen Rasen kommen. Weißt, Vivian, so ein Anhaltelager kann eine komische Welt sein. Die Roten sind, außer die schweren Fälle wie ich, nach und nach entlassen worden und auf einmal war ich unter lauter Nazis. So viel auf einen Haufen hat es später sogar im Großdeutschen Reich selten gegeben. Vor dem Stacheldraht war allerhand los. Der kleine Bundeskanzler Dollfuß wurde erschossen. Und die narzisstischen Mörder ließ der große Reichskanzler Hitler im doppelten Sinn des Wortes hängen. Mir ist mit der Zeit in Wöllersdorf ein dritter Charakter gewachsen. Ein Duckmauserter. Und der hat mir geraten, nur nicht auffallen. Alles geschehen lassen, wie es geschieht. Warum nicht zufrieden sein, wenn es zufrieden sein sollst? Besonders hinterm Stacheldraht. Lang bevor ich Graf geworden bin, avancierte ich in Wöllersdorf zum Lagerkoch. Alles, was mit Kunst zu tun hat, hat mich immer gefesselt. Auch die Kochkunst. Da kenne ich nichts. Als ich herauskam, jetzt haben wir's gehabt. Das Großdeutsche Reich. Und mich vor lauter Verlegenheit schon für 50 Reichspfennig pro Stunde zum Autobahnschippen melden wollte, da wurde ich auf einmal ins Parlament bestellt. Ein Kollege von der braunen Fraktion, der in Wöllersdorf immer einen immensen Appetit gehabt hat, erinnerte sich an mich. Allerdings hieß das Parlament schon lang nicht mehr so. Es hat 4 Jahre lang Haus der Bundesgesetzgebung geheißen und jetzt hieß es auf einmal Reichsstatthalterei. Bei dem Zimmer, in dem ich mich hab melden sollen, stand an der Tür Dienststelle zur Liquidation der Republik Österreich. Kannst du verstehen, wie ich erschrocken bin? Ich traute mich kaum anzuklopfen. Ah, der Mikolait. Komm nur her. Heil Hitler, wie mit Heil. Heil dem Führer, altes Haus. Na, wie geht's denn? Ist das ein Leben jetzt, wie? Na, wenn erst die Juden draußen sind, dann wird die Perle Wien bald eine andere Fassung haben, was? Sicher, sicher, wie mit Heil. Ich sehe, du bist allerhand worden. Gratuliere dir recht herzlich. Na, man ist schließlich nicht umsonst Blutordensträger. Also, hör zu, Mikolait. Ich wollte einen Vorschlag machen, deswegen habe ich dich ja rufen lassen. Alte Kameraden vergessen sich untereinander nicht. Deine Semmelknödel in Wöllersdorf, also die waren also à la Bonheur. Danke, danke, Wimenthal. Aber sag, was bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin Gaubeauftragter zur Liquidierung und Überleitung der Liegenschaften aus dem Besitz der Heimwähler, der Vaterländischen Front und so weiter. Das ist aber schön. Ja, man kann jetzt seinen Weg machen. Mit der Zeit wird auch eine Kreisleitung frei werden. Aber jetzt zu dir. Da ich dich nicht vergessen habe, kannst du ab nächsten Ersten, wann du willst, hier in der Reichsstatthalterei eintreten. Um Gottes Willen. Als was denn? Die Planstelle von einem Postsachwalter wäre im Moment noch frei. Postsachwalter? Aha. Ist das was mit Amtskappel und Uniform? Nein, sei denn nur nicht so schnell, ja. Gewiss, auch du kannst und wirst eines Tages. Aber vorerst, mein Lieber, noch ein bisschen Geduld. Ja? Und ich wäre so gern noch viel bescheidener gewesen, Vivian. Noch viel geduldiger. Aber du weißt ja, wie rasch das Großdeutsche Reich zum Großgermanischen vorangeschritten ist. Polen, Frankreich, Russland, Stalingrad. Aber ich hatte zum Glück schon in Wöllersdorf gelernt, möglichst wenig aufzufallen. Mein dritter Charakter hat also brav und treu als Oberschütze in Mährisch-Weißkirchen gedient. Die Verpflegung war da zwar schlecht, aber der Heldentod nur in der Wochenschau zu sehen. Und die Tschechen waren noch bei weitem nicht so antideutsch wie in 1945. Vor allem auch die Tschechinnen nicht. Bei aller Zähigkeit im Halten der Stellung ist es aber auch dann für mich ernst geworden. Dank meiner Beziehung zur Schreibstube habe ich mir ein mittleres Klima in Polen ausgesucht, beim Stab einer Versorgungseinheit als Gefreiter und Hilfsfurier. Ich wäre am liebsten ewig Hilfsfurier geblieben. Aber da ist auf einmal ein Fronttheater zu uns gekommen. Ich habe als Komparse mitgespielt. Und eines Tages sagt mir da der Stadtschauspieler Wiesinger bei einer Probe: Toll, gefreiter Mikolait. Sie sind ja eine Begabung. Die geborene Charge für ostmärkische Nebenrollen. Meinen aufrichtigen Dank, Herr Stadtschauspieler. Ich hoffe, Sie sind auch begabt genug, ein bisschen Kulissen zu schieben. Aber natürlich, Herr Stadtschauspieler. Dem Führer sei Dank. Wir leben in einer Epoche, die das Theater erneuert, zurückführt auf seine Wurzeln. Der Thespiskarren rollt wieder. Selbstverständlich, Herr Stadtschauspieler. Also Sieg und Heil dem Führer. Wie war noch gleich der Name? Hitler, Herr Stadtschauspieler. Fürwahr, er ist ein trefflicher Kauz. Aber pst, man könnte das missverstehen. Ich heiße Mikolait. Trefflich, trefflich. Ich werde Sie anfordern. Mikolait! Ein Jahr habe ich mich so durchgeschlagen. Als Mime. Hilfsmime. Aber lassen wir das. Das Fronttheater platzte und Ferry musste als Obergefreiter verkleidet eine längere Russland-Tournee antreten. Zwar ist mir meine Stabserfahrung auch dabei zugute gekommen, ich bin als Kraftfahrer bei einem Armeestab hängen geblieben, aber ein Honiglecken war es nicht, so allein im Kübelwagen mit irgendeinem Offizierskurier durchs Partisanengebiet. Und dann, Als die Russen immer stärker geworden sind und wir nur noch taktische Frontbegradigungen gemacht haben, als die Iwans aufs Reichsgebiet kamen und im Jänner 45 die ganze Ostfront zerbröselte, da ist es ganz schlimm geworden. In dieser Zeit fuhr ich einmal einen Major... Was hast du? Warum erzählst du plötzlich nicht weiter? Weil es jetzt so unglaublich wird, dass du denkst, es ist nichts wie eine Ausrede. Ich mag mich aber nicht ausreden. Der Major, mit dem ich gefahren bin, hat Graf Hagenbach geheißen. Er war in meinem Alter. Und das war die letzte Fahrt mit ihm. Woher stammen Sie denn eigentlich, Obergefreiter? Sie sind doch auch kein Piefke. Aus Wien, Herr Major. Ostmärker. Österreicher, meinen Sie? Oder sind Sie am Ende wirklich einer von den Ostmärker? Na also. Ja, wissen Sie, ich muss heute schon den ganzen Tag an zu Hause denken. Wie es jetzt wohl ausschauen mag in Wien. Wenn noch einmal heimkommen. Was meinen Sie? Wir müssen es halt probieren, Herr Major. Masel braucht man dazu. Ja. Wenn ich mir eine Frage erlauben darf, Herr Major. Hm? Wie wird sich denn die Lage weiterentwickeln? Bis jetzt war ja noch Platz für die Rückzüge, aber bald stehen wir... Der Krieg ist verloren, Obergefreiter. Und was aus uns wird, darum werden sich die, die ihn angefangen haben, wenig kümmern. Jesus, Tiefflieger, Herr Major, Tiefflieger! Ich führe raus in die Graben, schnell, Herr Major! Masel, wenn wir jetzt noch ein Masel haben... wieder aufgeschaut habe, ist der Major im Acker am Straßenrand gelegen, mit dem Gesicht im Schnee. Ich rufe ihn an, er rührt sich nicht. Tot, Kopfschuss. Auch unser Wagen war erledigt, der Motor zerschossen. Aus. Bis zur Rollbahn, wo die Kolonnen vorbeigerasselt sind, war es nicht weit. Dort war vielleicht ein Großbetrieb. Du liebe Zeit. Die Front kaputt, der Iwan im Vormarsch. Ich bin da gestanden, hab gewinkt und hab gerufen, halt, anhalten, anhalten, nehmt's mich mit. Ich bin ein Kurier, Kurier, Kurier. Ja. Blöde Hund, verreckte. Die Kameraden sind alle in Stalingrad geblieben. Kein Fahrzeug stehen blieb, nicht ein einziges. Von Mitnehmen? Gar kein Red. Wann kümmert sich schon ein Obergefreiter um einen Obergefreiten, wann ihm die Angst im Knack sitzt? Von den höheren Dienstgrad gar nicht zu reden. Kruzi Türken, hab ich eine Angst gehabt. Dämmert hat schon, der Gefechtslärm ist näher gekommen. In den Wäldern neben der Rollbahn überall Partisanen, ich seit 24 Stunden nix im Magen. Wenn's da nicht wegkommst, kannst du dir abschreiben. Da habe ich mir von meinem Fahrzeug den Majorsmantel geholt, ihn anzogen, die Kuriertaschen umgehängt und mich wieder an die Rollbahn gestellt. Und der erste Wagen hat mich mitgenommen, ich war gerettet. Allerdings war ich jetzt der Major Graf Hagenbach mit allen Papieren in der Tasche. Aber das konnte ich ja bei der nächsten Gelegenheit rückgängig machen. Ich habe mir auf alle Fälle vorgenommen, die Kurierpost an den Bestimmungsort zu bringen. Madovice hieß das Nest. Und dort den Mantel wieder auszuziehen. Was hätte ich damit anfangen sollen? Ich habe gar keinen Wert darauf gelegt, Major zu werden. Ja, wie wenn. Und in Madovice hat mich ein Lanzer zu einem Hauptmann Dobrowolnik geführt. Er kommandierte ein Restkommando von 3 Leuten. Der einzige Offizier. Bitte, Vivian, sag mir auf Ehre und Gewissen, ob du schon einmal Hunger gehabt hast. Ich meine wirklichen Hunger. Ob du weißt, was das heißt, wenn einer mit Hunger beim Essen zuschauen muss. Unseligerweise saß nämlich der Dobrowolny gerade vor einem bratenen Gansel, wie ich hereinkommen bin. Und neben ihm sind mit Stielaugen zwei Oberschnäpser gestanden. Die haben wahrscheinlich ihren bescheidenen Anteil schon verdruckt gehabt, wenn sie überhaupt was gekriegt haben. Ich jedenfalls hätte nicht ein Stückel von dem Gansel gekriegt, wenn ich mich als obergefreiter Mikuleit gemeldet hätte. Vivian, in dem Moment habe ich auf meinen dritten Charakter gehört. Alles ist wurscht, Hauptsache du hast was in deinem Magen, dann überdauerst alles. Und das war schlecht. Ich bin schuldig geworden. Für alle Zeit. Wieso für alle Zeit? Ja, glaubst du, ich hätte so bald wieder aus meiner Majorsrollen heraus können, nachdem ich eine halbe Gans angenommen habe? Dadurch war ich auf meine falsche Identität festgelegt. Eine Dienstgraderschleichung war damals praktisch wenig gegen einen erschlichenen Ganselbraten. Ein Dienstgrad wollte damals sowieso schon keiner mehr haben. Und außerdem war der Dobrowolny so kameradschaftlich und so psoffen. Kannst du dir einen betrunkenen Dobrowolny vorstellen? Man kann ihn nicht enttäuschen. Das wird unsere Henkersmahlzeit sein, Major. Nehmen Sie mir's nicht übel, Herr Kamerad. Ich hab die Kurierpost gleich verbrennen lassen. Was soll ein Restkommando mit einem Führerbefehl? Der will uns nur noch mehr den Rest geben. Los, Kinder, schenkt's dem Herrn Major Wodka ein. Danke, Herr Haupt. Zum Wohl. Prost, Herr Kamerad. Wir sind ja Landsleute, wie ich gerade höre. Dobrowolny, mein Name. Oh, du lieber Augustin Ollis, ich sing. Wieso hat der Hofrat Dobrowolny behauptet, dass du ihm das Leben gerettet hast? Weil ich keine Gelegenheit gefunden habe, den Majorsmantel wieder loszuwerden, Vivian. Mitten in unserer Absatzbewegung, da ist uns das Unglück passiert, von einer Heeresstreife aufgegriffen zu werden. Wir sollten mir nix dir nix eine Alarmeinheit aufstellen. Nur wenn das dem Dobrowolny allein passiert wäre, der war doch ein richtiger Offizier mit Kriegsschul. So einer war in einem Krieg, der sich gar nicht mehr nach der Kriegsschule gerichtet hat, völlig aufgeschmissen. Aber ob du mir das glaubst oder nicht, ich habe mich da ganz gut und schnell zurechtgefunden. Ich habe mir schweren Herzens zu dem Majorsmantel noch einen Rock organisieren müssen und dann habe ich alle durchgekriegt. Ich habe einfach mutig und entschlossen jeden weiteren Kampf vermieden. Sogar in der amerikanischen Gefangenschaft sind es alle noch an mir gehangen. Ich aber habe nun endlich die Gelegenheit ausnutzen wollen und wieder Mikuleit werden wollen. Und so bin ich gleich im ersten Lager, in das ich gekommen bin, zum Captain gegangen. What's that? Sie wollen also nicht Hagenbach heißen, sondern Mikuleit. Das ist aber interessant. Soll ich Sie am Ende an Polen ausliefern? Hat der Herr Major Dreck auf seinen Epauletten, dass er sie so schnell loswerden will? Vielleicht erinnert man sich in Warowitsch an einen gewissen Major Hagenbach. Aber ich bitte mir doch zu glauben, Captain. Hier ist meine richtige Erkennungsmarke. Oh, von wem haben Sie denn die gestohlen? Der wirkliche Major Hagenbach ist am 19. Jänner auf der Straße nach Warowitsch gefallen. Tiefflieger. Ich möchte endlich raus aus dem Schwindel. Der Hagenbach ist tot. Stimmt. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Sich als Wiener Mikuleit zu nennen, das glaubt Ihnen nicht einmal die Frau Blaschke. Ich bin selber in der Leopoldstadt zur Schule gegangen. You know, mir erzählen Sie lieber keine Geschichten von dem armen Lanzer Mikuleit. Aber ich bin wirklich der Mikuleit, Ferdinand. Ich war 3,5 Jahre in Wöllersdorf. Juliputsch ist. Nein, Februar 34. Oh, that's a joke. wissen Sie was? Ich lasse Sie jetzt ins Lager Glasenbach überstellen. Dort können Sie Ihre Geschichten in aller Ruhe überlegen. Vielleicht fällt Ihnen da was Besseres ein. Go on. The next. In Glasenbach, Vivian, habe ich natürlich versucht, geschickter zu sein. Ich bin diesmal vorsichtshalber erst zu einem niederen Dienstgrad auf die Schreibstuben gegangen. Ich habe mir gedacht, der Obergefreiter redet mit einem anderen Obergefreiten leichter. Weißt, Kamerad, ich gehöre gar nicht daher. Ich bin da vollkommen fehl am Platz. So? Wieso? Schau, ich bin ja gar kein Major. Überhaupt kein Dienstgrad. Ich bin ein Obergefreiter, so wie du. Durch einen blöden Zufall bin ich in eine falsche Uniform gekommen. Donnerwetter, so was ist mir noch nie untergekommen. Sag, kannst du unter die Umständen nichts für mich tun? Das sollte auch schaden nicht sein. Na ja, wenn du wirklich falsch bist, Herr Major, dann wollen ja wir von dir nichts wissen. Was hast du denn gemacht, bevor du eingerückt bist? Vorangekrieg, meine ich. Postsache, Walter. Weißt du, ein kleiner Schreibtisch, nicht der Rede wert. Ja, das ist ja wirklich gar nichts. Bei der Post? Nein, bei der Dienststelle zur Liquidation der Republik Österreich. Was ist denn das gewesen? Das kenne ich ja gar nicht. In der Reichsstatthalterei. Vielleicht verstehst du mich jetzt besser. In der Reichsstatthalterei? Um Himmels Willen. Jösses. Reichsstatthalterei. Bist denn du deppert? Da hätte ich ja zehnmal lieber Major bleiben. Oder Baron oder Graf. Mein lieber Freund, ich kann dir nur eins raten. Heute Pappen. Niemand ein Wort. Das ist ja direkt lebensgefährlich. Verstehst du jetzt, Vivian, dass ich mich nicht weiter getraut habe? Vivian, ich bin als Graf Hagenbach von der Armee entlassen worden, mit allen Papieren. Ich hätte ja keine anderen gekriegt. Oder meinst du, ich hätte sagen sollen, ich bleibe noch im Lager, ich will als Graf Hagenbach nicht raus? Vivian, bitte überleg dir das einmal. Man hat mich nach Salzburg entlassen. Und dort habe ich ein paar Jobs gehabt. Am längsten war ich Gehilf beim Fotografen in Hellbrunn. Und der einzige Luxus, den ich mir erlaubt habe, wahrhaftig, Vivian, das waren die Besuche im Spielcasino. Und auch dort habe ich immer verspielt. Ich habe einen einzigen wirklichen Gewinn gehabt. Und das wird man mir niemals verzeihen. Gerade das nicht. Der Ferry mit den grauen Schläfen. Er träumt nur von dir, ganz allein. Denn trotz den vielen grauen Haaren fängt erst heute sein Leben an. Ach, Harry. Oh, ich werde von dir träumen, wenn ich wieder drüben bin. Das garantiere ich dir. Ich werde von dir träumen. Ferry, ich finde es einfach ungehörig. Im höchsten Maße ungehörig, wie du mich gerade jetzt an Salzburg erinnern kannst. Ungehörig, taktlos, proletarisch. Dass du sowas überhaupt über die Lippen bringst. Weißt, seit ich mich endlich wieder als Mikuleit fühle, macht es mir geradezu Spaß, endlich wieder wie Mikuleit zu reden. Kannst du das nicht verstehen? Das ist eben meine Tragödie. Du wirst nie wieder das werden, was du einmal für mich gewesen bist. Nie wieder. Das ist wahr. Hin ist hin. Rückgängig machen kann das keine Macht der Welt. Aus der fünfteiligen Hörspielfolge Reise nach Österreich von Gerhard Fritsch und Franz Hiesel sendeten wir den vierten Teil mit dem Titel Lokaltermin. Die wichtigsten Rollen und ihre Sprecher waren Vivian Agnes Fink, Ferry Leopold Rudolf, Vater Oskar Wegrostek, Mutter Alma Seidler, Bulli Ernie Mangold, Brumheim, Georg Bucher, Wimmetal, Karl Bosse, Wiesinger, Hans Mahnke, Hagenbach, Josef Krastel, Hofrat Dobrowolny, Erik Frey, Captain Hirsch, Heinz Reinke. Die Regie hatte Gerlach Fiedler. Sie hörten eine Koproduktion des NDR mit dem ORF aus dem Jahre 1960.